Die Offenbarung Johannes kann uns ebenfalls mancherlei Aufschluss über die uralten geschichtlichen Vorgänge geben. Sie ist ein Stück Astronomie, Erd- und Rassengeschichte. Ihre Darstellungen fußen völlig auf den alten Sternzeichen und Sternkarten und diese wieder auf den alten Völker- und Stammeszeichen und auf uralter Rassen- und Völkergeschichte. Wer die eigenartige Darstellungsweise der Offenbarung Johannes nicht versteht, sieht diese uralten Geschichts- und Sagenbücher für tolles, ungereimtes Zeug an. So sind die 7 Posaunen und die rätselhaften Fackeltiere Wappenzeichen der atlantisch-amerikanischen Räuberstämme, welche das Lamm, also die Arier, die Elohims oder Hellen, überfielen. Siehe Beta, Seite 322. Die Siegel der Offenbarung sind ebenfalls Stammeswappen, so das erste und das sechste Siegel. Siehe Johannes Offenbarung 6, 2 und folgende. Das des Orion, Arion, Jesus oder Israel. Siehe Beta, Seite 321. Das weiße Pferd versinnbildlicht die weiße Rasse. Das rote die rote Rasse, das schwarze die Negerrasse und das fahle die mongolische Rasse. Alle fielen über die Arier im 5. Siegel, das ist die Heiligen Gottes, die Kinder Israel, her und mordeten sie. Der Name Israel ist ein Sammelname für germanische Stämme und wurde von den hebräischen Bibelfälschern gestohlen, um die Hebräer als Herrenvolk erscheinen zu lassen. Zur Zeit Jesu oder Buddha Krishna lebte der Antichrist, das ist die alte Schlange, der Satan. Das waren die über Europa in verheerenden Raubzügen hereinbrechenden farbigen Teufelsvölker, die Taifalen von Atlantis, Amerika, Asien. Die Offenbarung Johannes preist des Menschen Sohn, also Jesus, als Retter der Lämmer, also der Germanen. Bei der fortschreitenden Vermischung der galiläischen und samarischen Germanen mit den Juden im Süden kamen ihre Geschichts- und Sagenbücher in die Hände der Letzteren. Um nun bei den ihnen feindlichen Germanen Vorderasiens herrschenden Einfluss zu gelangen, ließen sich Juden durch die Taufe in die Gemeinschaft der germanischen Verehrer ihres Ahnen Jesus aufnehmen und fälschten die Geschichte und Sage von Jesus und die Geschlechtsregister von Jesus so um, dass derselbe als Judensprössling und das Schlangen- und Drachenvolk als das auserwählte heilige Volk Gottes erschien. Ein politischer Schachzug erster Güte, der in Folge für das Germanentum in jeder Hinsicht verhängnisvoll geworden ist. Wenn diese Darstellung richtig ist, dann müsste sich die Jesus-Sage auch in Deutschland finden. Gewiss, die uralten, als Geheimnis gehüteten Traditionen eines alten Irmin-Geschlechtes, die ich jetzt mitteilen darf, besagen, dass vor der großen Flut in Goslar, in Idarvalla, in Jöruvalla, ein deutscher Königssohn, Jesus, gleich Jesus, an einem Baum gebunden und gemartert wurde. Ähnliches berichten Thüringer Sagen, mitgeteilt bei E. Beta im Buch Die Erde und unsere Ahnen, Seite 97. Bei dem rein germanischen, aus dem hohen Norden kommenden Urvolk der Kimmerier, Vergleich Kimbern, Chiemgau, gleich Chiemgau, das nach Homer im Norden wohnte, wurde schon längst in der vorchristlichen Zeit eine gekreuzigte Urgottheit, ein königlicher Urahne, verehrt. Siehe Dr. Sepp, Religion der alten Deutschen in München und Erich Jung, Germanische Götter und Helden, ebenfalls München. Die Bilder der gekreuzigten heiligen Kümmernis erinnern noch daran. Bezeichnend ist, dass die Gestalt des Gemarterten eine Königskrone und ein Kreuz, das Wappenzeichen Jesu, auf der Brust trägt und dass die Lilie am Kreuz ebenfalls noch ein germanisches, also fränkisches Stammeszeichen ist, das sich heute noch in Frankreich findet. Was das Bild bedeuten soll, besagt uns der Name des Angebundenen. Er heißt Kymini. Was bedeuten soll? Der Kymini, der König der Kimmerer oder Kimbern. Die mittelalterliche Legende hat daraus in Unkenntnis über die geschichtliche Bedeutung Sankt Kümmernis gemacht Oder war es gar absichtliche Fälschung, um die wahre Geschichte zu verdecken? Man ist geneigt, das Letztere anzunehmen, wenn man hört, dass man in den letzten Jahrhunderten die vielen urgermanischen Kymini-Bilder unauffällig verschwinden ließ. Die Folgen der Entdeckung der geschichtlichen Wahrheit wären doch zu fürchterlich gewesen. Im Vatikan, in dessen Bibliothek gar viele der bei der Christianisierung Deutschlands beschlagnahmten deutschen Geschichtsurkunden verschwanden, kennt man gar wohl die geschichtliche Wahrheit, so gut als die Tatsache der Entstehung der Romkirche aus dem heidnischen Mithraskultus. Zu Dantes Zeiten hörte man noch in Italien den Notschrei »Der Heilige Volto, helfe mir!« In Aosta in Italien trägt ein Triumphbogen dessen Namen, Sankt Vult gleich Wul gleich Volto. Dieser aber war ein König und der Gekreuzigte, den Sage und Bild uns aus fernster Zeit erhalten haben. Er ist der von der Offenbarung St. Johannes genannte gekreuzigte Herr, der vor der Flut, wahrscheinlich vor der letzten Flut der durch Einfang der Luna entstehenden Flut lebte und die nach ihm Flut des Wul genannt wird. Auch die Odin-Sage gehört hierher. Und die Baldur-Sage bringt nach Bugge in nordische Studien manchen Hinweis auf Christus. Osiris wurde durch Set Typhon, gleich Satan, also durch Satanen-Hebräer verwundet und hat dadurch wie Jesus ein Mahlzeichen an seinem Leibe erhalten. Reste der Lebensgeschichte Esu finden sich in gotischen Evangelienhandschriften. Heliand, Adams Handschrift und sächsische Genesis sind nach Beta keine Evangelien-Nachdichtung, sondern germanische Dichtung älterer germanischer Sagen. Es sagt für die Entstehung der christlichen Kirche alles, dass die ersten christlichen Gemeinden sich gerade dort bildeten, wo germanische Einwanderer, also Kelten, Trierer, Galater, Galiläer, am dichtesten saßen und der Attis-Adonis-Mithras-Kult am eifrigsten gepflegt wurde. Die Christologie war fertig, ehe Christus vor 1900 Jahren angeblich geboren wurde.